Eine kleine Doran wird geboren. Sie spannt auf der Ravioli-Map. Auch auf bekannter Zigarettfenster. Die Doran guckt sich um und was zum Geier, was ist das? Rufus der Genetik, Akut bombt die Egging Monster. Was zum Geier ist hier los, sagt eine Priss, die da auch noch rumsteht und Flywings lootet. Die Doran überlegt und hat wie ein Menschenkind einiges im Kopf, zum Beispiel Luft anhalten, wenn man Wasser in die Fresse bekommt. Die Doran hat sofort einen Gedanke. Wo sind die Hodenmonster? Ich bin eine Doran geboren, um die Karten zu klauen. Rufus der Genetik bombt die Eggringe. Priest sammelt die Flywings auf, und die Dorem wird kriminell. Dorem, die die Karten klauen, sterben nicht aus. Dorem, die die Karten klauen, sterben nicht aus. Die Priest. Ja, Digga, diese Scheißviecher, das sind unsere Karten. Jede Doram, die hier erwacht, wird flachgelegt. Scheiß Diebe! Rufus bombt noch immer die Eckringe, die Priest am Lachen. Und die Doram liegt am Boden, wie die Hoden auf Prontera fehlt nur Lachen. Du kommst hier nicht rein in die Ragnarok-Welt, dein Zuhause. Und dein Knast ist leise, 401. Katzenwisch.